قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Assalamu alaikum und herzlich willkommen bei www.alhikma.de. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله فاطر السماوات والأرض الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله فالق الحب والنوى جل وعلا سبحانه وتعالى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وينبغي الحمد له الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة أما بعد فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وعلى من اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Ist ein Geschenk an meine reine gläubige Schwester, an meine ehrenhafte Schwester. Liebe Schwester im Islam, du bist das Wertvollste, was wir besitzen im Islam. Du bist die Mutter, die Schwester, die Ehefrau und du bist die Tochter. Du bist die Hälfte der Umma. Du bist die Hälfte der Umma. Und du gebärst die andere Hälfte dieser Umma. Also Schwester, du bist eine ganze Umma. Du gebärst den frommen Diener Allahs. Du gebärst ein Da'i. Du gebärst ein Alim, ein Gelehrter. Du gebärst fromme Mädchen, die Allah fürchten, subhanahu wa ta'ala. Du gebärst Kinder, die später zu große Gelehrte werden, die die Umma einen großen Nutzen bringen. Du gebärst Männer und Kinder und Frauen, die fasten tagsüber und nachts über aufstehen und beten für Allah subhanahu wa ta'ala. Du gebärst Menschen, die Allah azza wa jall lieben. Das ist das Wertvollste, was Allah azza wa jall dir gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Du bist die Schule zu Hause. Du bist die Schule des Imams. Du bist die Schule der nächsten Generation des Islam. Schwester, hier ist eine Geschichte für dich, als Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bitte Allah azza wa jal, und ich hoffe auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese Geschichte dein Herz erreicht, dein Herz bewegt und sich fest verankert, tief in deinem Herzen. Liebe Schwester im Islam, es gibt unter den Männern große Gelehrte. Es gibt unter den Männern, mashallah, die viel tun für Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt unter den Männern Duat, Menschen, die Leute aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und genauso gibt es unter Frauen im Islam Da'iyat, Frauen, die aufrufen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Frauen, die fürchten nur Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie es unter den Männern gibt, Männer, die Wissen haben, genauso gibt es Schwestern, die viel Ilm haben, viel Wissen haben, die der Umma viel Nutzen bringen, mashallah, la quwwata illa billah. Und es gibt genauso unter den Männern, fastende Männer, die nachts aufstehen und tagesüber fasten, denn genauso gibt es Schwestern, die tagesüber fasten in der Hitze und nachts beten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und bin mir sicher, dass viele Frauen und viele Schwestern im Islam, deren emotionale Seite, die Allah ihnen gegeben hat und die Furcht, die in ihren Herzen fest verankert wurde, viele Tränen vergießen nachts vor Allah azza wa jalla. Und wie viele Frauen sind besser als die Männer, wie eine Gelehrte sagte, wenn die Frauen so sind, wie wir sie kennen, das heißt wie Aisha, Khadija, Fatima radiyallahu alayhin, Al-Khansa radiyallahu alayha anha und viele andere Frauen im Islam, sagt, dann werden wir froh sein, dass die Frauen heute kommen und die Umma führen auf dem richtigen Weg. Wenn wir in der Geschichte des Islam zurückblicken, sehen wir, dass die erste Frau, dass die erste Person, die Al-Haram in Mekka bewohnt hat und Samsam getrunken hat und As-Sa'i zwischen As-Safa wal-Marwa verrichtet hat, war eine Frau gewesen. Das ist Hajir Ummu Ismail, die Mutter von Ismail alayhi salam. Und die erste Person, die den Islam eingenommen hat und den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unterstützt hat, war eine Frau gewesen. Das ist Khadija Ummul Mu'minin radiyallahu anha. Und die erste Frau, die von Allah subhanahu wa ta'ala gefoltert wurde und bis sie als Märtyrerin starb, war auch eine Frau gewesen. Das ist Sumayya Ummu Ammar ibn Yasir radiyallahu anha wa arbaha. Ummu Ammar ibn Yasir radiyallahu anha, Sumayya bint Khayyat, war eine Sklavin von Abi Jahl, aduallah. Als der Islam dann kam, sie und ihr Mann und ihr Sohn haben den Islam angenommen. Abu Jahl, aduallah, hat angefangen, sie in Versuchen zu bringen, sie zu bestrafen, sie zu foltern, damit er sie vom Islam wieder abbringt, damit sie aus dem Islam wieder raustreten, al-Iyadu billah. Er hat sie gefesselt mitten in der Hitze von Mekka, mitten in der Hitze der Sonne, damit sie untergehen. Damit sie untergehen durch Durst und die Hitze dieser Sonne. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist an ihnen oft vorbeigegangen, während sie gefoltert werden. Aber alaihi salatu wasalam, er konnte nichts ändern und sah, wie Blut auf ihren Gesichter, auf ihren Körper geflossen ist. Sallallahu alaihi wasallam sah, wie ihre Lippen kaputt gegangen sind, ausgetrocknet sind, umgerissen wurden, weil sie Durst hatten. Er hat gesehen, sallallahu alaihi wasallam, wie ihre Verletzungen und Wunden, a'udhu billah, vereitert waren durch diese Peitschenschläge, a'udhu billah. Und noch dazu die Hitze der Sonne, liebe Geschwister, das muss man sich vorstellen. Subhanallah al-Azim, er alaihi salatu wassalam war traurig, er hat Schmerzen gehabt und er hat sie getröstet mit seinen Worten, alaihi salatu wassalam, sabran ala yasir, sabran ala yasir, fa inna maw'idukum al-Jannah. Geduld ala yasir. Geduld, ala Yasir, denn wahrlich, euer Verabredungsort, euer Aufenthaltsort wird das Paradies sein, wird Al-Jannah sein. Das heißt, der Lohn für eure Geduld wird Al-Jannah sein, das Paradies. Dort, wo nie mehr Schmerzen empfunden werden und keine Sorgen mehr gibt für die Ewigkeit bei Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Nach diesen Worten des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam, das sind leuchtende Worte. Als die das gehört haben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, freuten sich ihre Herzen. Ihre Herzen sind beinahe geflogen vor Freude. Das ist eine frohe Botschaft. Und was für eine frohe Botschaft, was für eine glückliche Botschaft. Jemand, der die frohe Botschaft auf dieser Erde bekommt, dass er einen sicheren Aufenthaltsort im Jannah gibt. Es gibt nichts Besseres. Es gibt keine bessere Botschaft als diese. Und da muss sich das Herz freuen, bi idnillahi subhanahu wa ta'ala. Aber diese Pharaon, diese Ummah, der Pharaon dieser Ummah, dieser Abu Jahl, adu Allah, kommt immer wieder und immer wieder zeigt er seinen Hass und seinen Gräuel, al-Iyadu Billah. Dann lässt er sie die schlimmsten Strafen spüren. Lässt er sie, adu Billah, auf die schlimmste Art und Weise foltern. Möge Allah subhanahu wa bewahren, azza wa jall. Und er sagt ihnen, beschimpft Muhammad und Allah. Er verlangt von ihnen Allah subhanahu wa ta'ala und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu beschimpfen, al-Iyadu Billah. Aber diese Frau, Sumayya radiyallahu anha, Sumayya radiyallahu anha und Abu Ammar und Ammar ibn Yasir sind dadurch nur standhafter geworden, nur stärker im Islam geworden. Ihr Iman ist gestiegen, mehr als vorher, bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Der Iman dieser Frau hat sich verwurzelt in ihrem Herz, tief in ihrem Herzen. Und die Wurzeln des Iman im Herzen einer gläubigen Frau, wie Sumayya radiyallahu anha, ist tiefer und fester als die Wurzeln der Berge im Tiefsten dieser Erde, denn die Berge dieser Erde beben und der Iman von Sumayya radiyallahu anha bebt nicht. Eins müssen wir wissen, Ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und richtig begreifen. Die Prüfungen, die man durchmacht im Islam, ist die Quelle, von der unsere Herzen ihre Kraft und ihre Stärke holen. Das ist vergleichbar wie die Muskeln, die man trainiert. Je mehr man sie trainiert, desto härter werden sie. Als Abu Jahl bemerkt hat, dass er mit allem, was er tut, nichts erreichen wird und sich sicher war, diese Frau, lässt sich nicht in die Irre führen. Sie lässt sich nicht von ihrem Dien abbringen. Nahm er sein Speer, Adu'Allah, und traf Sumayya radiallahu anha mitten in ihrer Keuschheit, mitten zwischen den Beinen, Adu'Allah. Sumayya radiallahu anha schreit um Hilfe. Sumayya radiallahu anha schreit vor lauter Schmerzen. Denn niemand kann sich diesen Schmerz vorstellen, liebe Geschwister. Gewaltiger Schmerz. Aber diese Frau, all diese Schmerzen, all das, was sie erlebt hat, das ganze Leid, trotzdem hat sie nicht aus dem Weg gebracht, liebe Geschwister. Sie blieb standhaft. Ihr Mann und ihr Sohn schauen dabei zu. Sie sind gefesselt und können nichts tun. Was für einen Schmerz haben sie auch empfunden? Abu Jahl Adu Allah, während sie am Sterben liegt und Allahu Akbar ruft, sie ruft Allahu Akbar subhanahu wa ta'ala. Er zerreißt Adu Allah mit seinem Speer, ihr Haut, er nimmt ihren Körper auseinander, Adu Allah, bis sie starb. Sie starb, einen Tod, der sie ewig ins Paradies gebracht hat. Sie starb und Allah war mit ihr zufrieden. Sie hat das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Meine Schwester im Islam, meine gläubige Schwester, so waren die frommen Frauen damals. So waren die tugendhaften Frauen damals. Sie wurden geprüft, aber sie waren geduldig, wenn sie geprüft wurden. Sie haben, subhanallah, die schlimmsten Strafen ausgehalten. Sie haben Verbrennungen ausgehalten durch Eisen. Sie wurden ausgepeitscht, wal'iyadu billah, bis sie geblutet haben. Aber das haben sie mit Geduld und Zufriedenheit ertragen. Sie wurden ohne Gnade gefoltert, aber das haben sie auch ertragen. Sie haben all das mit Geduld ertragen für Allah subhanahu wa ta'ala. Aus Liebe zum Islam und aus Liebe zu Allah azza wa jalla. Sie waren bereit, alles aufzugeben. Sie haben bereit, alles zu opfern, aber nicht ihr Dien. Sie waren nicht bereit, ihr Dien zu lassen, ihr Dien zu opfern. Ein Beispiel gebe ich euch, liebe Geschwister, wie wir heute sind und wie sie damals gelebt haben, subhanallah al-azim. Und man merkt den gewaltigen Unterschied. Wir heute, wie ein Gelehrter sagte, wir tragen unsere Dunya, unsere Diesseits auf unseren Kopf und wir tragen unsere Dien in unseren Hand. Sag jedes Mal, wenn unsere Dunya wackelt auf unseren Köpfen, lassen wir unsere Dien fallen, um unsere Dunya festhalten zu können. Aber die Sahaba radiallahu anhum, ob Frauen oder Männer, sie haben ihre Dunya auf, sie haben ihre Dien auf dem Kopf getragen und ihre Dunya in ihren Händen gehabt, so dass, wenn der Dien gewackelt hat, ließen sie Dunya fallen, um ihr Dien festhalten zu können. Ummu Shuraik radiallahu anha wa ardaha. Ummu Shuraik al-Ansariya, eine der ersten Frauen, die den Islam in Mekka angenommen haben. Ummu Shuraik radiallahu anha hatte die Sorge der Da'wa in Allah. Sie hat angefangen, heimlich die Frauen in Mekka zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzurufen und sie zu warnen vor Beigesellung und vor Götzendienerei. Nach einiger Zeit wurde ihre Angelegenheit bekannt. Das heißt, es wurde bekannt, dass sie Da'wa angefangen hat in Allah, dass sie angefangen hat, Da'wa zum Islam zu machen. Was haben dann die Kuffar gemacht? Qurayshiten sind richtig sauer geworden auf sie. Aber sie war nicht aus Quraysh. Das heißt, sie hatte niemanden, der sie beschützen kann in Mekka und Quraysh. Was haben dann die Kuffar zu ihr gesagt? Wären nicht dein Volk, woher du kommst, unsere Verbündeten, dann hätten wir das und das mit ihr getan. Das heißt, wir hätten dich getötet. Die Qurayshiten haben sich beschlossen, diese Frau aus Mekka zu verbannen, sie zu ihrem Volk zurückzubringen. Dann haben sie sie auf einem Reittier getragen, ohne Sattel, ohne Decke unter ihr, die Arme. Warum? Damit sie Schmerzen empfindet. Dann sind sie mit ihr 3 Tage lang gereist, ohne Essen und ohne etwas zu trinken. Und sie ist beinahe dadurch gestorben. Wegen Hunger und Durst wäre diese Frau beinahe untergegangen, wal'iyadu billah. Sie haben sie so sehr gehasst. Sie haben den Islam gehasst, wal'iyadu billah. Dann jedes Mal, wenn sie Pause gemacht haben, sie haben sie gebunden. Und sie haben sie mitten unter der Sonne geschmissen, wal'iyadu billah, ohne Schatten. Aber sie dürften unter Bäume sitzen, um sich zu beschatten, um sich vor der Sonne zu beschützen. Und jedes Mal, wenn sie runtergingen, haben sie das Gleiche mit ihr gemacht. Das heißt, jedes Mal musste sie in der Sonne liegen, ohne etwas zu trinken, ohne etwas zu essen, subhanallah al-azim. Als sie dann in der Wüste lag, mitten in der Sonne, bemerkte sie, dass irgendjemand ihr etwas Kaltes gibt. Sie hat es genommen und das war ein Eimer Wasser gewesen. Sie hat getrunken immer wieder getrunken, mehrmals getrunken, bis ihr Durst gelöscht wurde. Und dann der Rest des Wassers hat sie auf ihren Körper gegossen. Als dann die Kuffar wach geworden sind, wollten sie weiter reisen. Dann sind sie zu ihr gegangen und haben gesehen, dass sie nass war. Und sie haben gesehen, dass sie besser ausgesehen hat. Sie haben gesehen, dass sie wieder frisch geworden ist. Sie haben sich gewundert, wie konnte sie Wasser haben, obwohl sie gefesselt war. Das ist unmöglich, sie war gefesselt. Das heißt, wer soll ihr das Wasser gegeben haben? Dann haben die gesagt zu ihr, hast du die Ketten, hast du die Fesseln losgerissen? Was hast du gemacht? Wer hat dir Wasser gegeben? Und wenn du von unserem Wasser genommen hast, dann werden wir dich töten. Dann hat die gesagt, la wallah, nein bei Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern ich habe gesehen, wie ein Eimer Wasser aus dem Himmel herabgesandt wurde, herabgekommen ist. Dann habe ich es genommen und habe davon getrunken, bis mein Durst gelöscht wurde. Dann haben sie sich gegenseitig angeguckt. Die haben sich gegenseitig angeguckt. Dann haben ihr gesagt, wenn du wahrhaftig bist in dem, was du gerade sagst, wenn du ehrlich bist, dann ist dein Dien, deine Religion, die beste Religion. Dann haben sie ihre Krüge und die haben ihre Eimer gesehen, dass da nichts weniger geworden ist von ihrem Wasser. Dann haben sie genauso gesehen, dass nichts gefehlt hat, subhanallah, von ihrem Wasser. Was haben dann diese drei gemacht? Diese drei Männer, nachdem sie diesen Zeichen Allahs gesehen haben, subhanahu wa ta'ala, sie sind alle drei Muslime geworden. Sie haben bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Und sie haben sie losgelassen. Sie haben sie von ihren Fesseln befreit und sie haben sie sehr gut behandelt. Alle drei Männer, sie haben den Islam angenommen und sie wurden konvertiert. Warum hat man mit ihnen Dawa gemacht? Nein, sie haben den Islam vorher gehasst, aber die Geduld dieser Frau und die Standhaftigkeit dieser Frau war der Grund, warum diese Männer den Islam angenommen haben. Was für eine Frau war das, meine Schwester im Islam? Das ist ein wahres Vorbild. Das ist eine Frau, ihr Motto im Leben war, ich sterbe, aber der Islam lebt weiter. Shuraik radiyallahu anha, sie lebte nur für Allah und für den Islam. Sie hatte ihr Geld, ihr Zeit und sie war sogar bereit, ihre Seele zu opfern für Allah subhanahu wa ta'ala und den Islam. Und deshalb bitte ich meine Schwestern, die gerade zuhören, sich selber zu fragen, dies war die Sorge von Shuraik radiyallahu anha. Was ist denn heute deine Sorge, meine Schwester? Meine Schwester, wisse, dass der Islam auf zwei Beinen läuft. Das eine Bein ist der Mann und das andere Bein bist du, meine Schwester, die Frau im Islam. Und viele in diesem Leben strengen sich an, um diese einen Bein zu trennen. Aber walillahil hamd, sie haben dies nicht geschafft. Aber sie haben einen Schaden gerichtet, wal'iyadu billah. Diesen Schaden ist das Lähmen dieses Beines. Und das Lähmen dieses Beines meine ich damit, dass sie dich dazu rufen, dich zu entblößen. Deine Aufgabe zu vergessen, warum Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat. Deswegen, liebe Schwester, wisse, wenn du deiner Aufgabe nicht nachgehst, dann wird der Islam nur noch auf einem Bein laufen. Und es mit Sicherheit jemand, der auf einem Bein läuft, wird nicht so vorankommen, wird nicht so schnell vorankommen, wie wenn er auf zwei Beinen läuft. Und viele von denen, die den Islam al-Iyadu Billah schaden wollen, haben es auf dich abgesehen, meine Schwester. Sie sagen, zieht der Frau ihr Hijab aus und bedeckt damit den Koran. Damit ist gemeint, wenn du entblößt wirst, wenn du dein Hijab ausziehst, wenn du deine Reize zeigst, wal-Iyadu Billah, für jeden da draußen, für jeden hungrigen Wolf, A'udu Billah, was passiert dann? Dann wirst du eine Versuchung sein für die Muslimin, für die Männer dieser Ummah. So dass du die in Versuchung bringst, wal'iyadu billah, und die Irre führst, so dass die den Koran verlassen und vernachlässigen und vergessen. Und unsere Würde liegt im Befolgen des Koran, meine Schwester. Das heißt, du und dein Hijab, wenn du deine Keuschheit bewahrst und dich so kleidest, wie Allah will, subhanahu wa ta'ala, bist du dann der undurchdringliche Festung dieser Ummah. Meine Schwester, wisse, dass du genauso wie wir verantwortlich bist für diese Religion. Wisse, dass du genauso diese Religion repräsentierst. Denn Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde nicht nur zu den Männern gesandt. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat nicht nur die Männer zum Islam aufgerufen. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sprach nicht nur zu den Männern. Und wisse, meine Schwester im Islam, es waren nicht nur Männer, die den Treueeid dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber geleistet haben, sondern auch Frauen. Meine Schwester, bitte, bitte bleib standhaft. Bleib standhaft und beiße, beiße fest auf deinen Dien. Sei bitte, bitte nicht so wie andere, die sich für Dunya entschieden haben, die sich für vergängliche Dinge entschieden haben und sich entblößt haben für all diese Dinge. Sei nicht wie die, die ihren Dien, sprich ihren Glauben, für einen geringeren Preis verkauft haben. Meine Schwester im Islam, setze dir das höchste Ziel, das höchste, nämlich nur Allah subhanahu wa ta'ala, nur Allah subhanahu wa ta'ala, nur Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden zu stellen. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك